Kundgabe 2409. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.07.1942. Warum das Gebet notwendig ist. Der Menschenstreben zurzeit gilt nur der Materie. Und dies bedeutet einen Stillstand der geistigen Entwicklung. Und es ist die Gefahr, dass sich der Mensch rückentwickelt, so er nicht zum Erkennen seines dürftigen Zustandes kommt. Denn es sucht der Gegner Gottes, die Seelen herabzuziehen, um sie ganz für sich zu gewinnen. Und je mehr ihm dies gelingt, desto schwerer ist es, ihm wieder zu entrinnen und sich der Höhe zuzuwenden. Der Wille des Menschen ist geschwächt und kann nur mit Unterstützung Gottes sich wandeln, was unbedingt seinen Anruf um Unterstützung erfordert. Und somit ist das Gebet das Erste und Wichtigste. So wie der Mensch noch beten kann, ist er nicht rettungslos verloren. Denn jeder Anruf um Kraft in geistiger Not wird erhört. Und so der Mensch die geistige Not, in der er sich befindet, nicht mehr erkennt, was gleichfalls das Wirken des Widersachers ist, und er also die Gnade des Gebetes unbeachtet lässt, dann wird er von Gott in Lagen geführt, die ihn die eigene Ohnmacht erkennen lassen in irdischen Nöten, auf dass er nun zum Gebet seine Zuflucht nimmt und Gott anruft in seiner Not. Er ist stets bereit zu helfen. Er versagt keinem Bittenden seine Unterstützung. Er gibt dem Schwachen Kraft und lindert jede Not. Doch er will, dass seine Hilfe bewusst begehrt werde. Er will, dass der Mensch als Bittender zu ihm kommt, weil dies das Eingeständnis seiner Macht und Kraftlosigkeit bedeutet, dass Gott von dem Wesen verlangen muss, das sich einst in Überheblichkeit im Bewusstsein seiner Kraft von dem abwandte, von dem es seine Kraft empfing. Es soll das Wesen wieder Kraftempfänger werden, wie es uranfänglich war. Jedoch, es soll mit Gott und nicht gegen Gott wirken. Und darum musste es zuvor erkennen, dass es ohne Gottes Liebe ein völlig kraftloses Wesen ist, um es zu bewegen, sich Gott wieder anzuschließen, von dem es sich aus freiem Willen entfernt hat. Der Zusammenschluss mit Gott muss daher wieder im freien Willen stattfinden. Und daher kann dem Wesen die Kraft nicht zugewendet werden, wider seinen Willen. Seinen Willen aber bringt es zum Ausdruck durch das Gebet, durch das Verlangen nach Zuwendung von Kraft, das Gott jederzeit erfüllt. Denn er will nur, dass er anerkannt wird als Kraftspender und dass das Wesen durch das Gebet seinen einstigen Widerstand aufgibt und sich Gott mit vollem Willen anzuschließen sucht, um nun von der Kraft Gottes durchflutet werden zu können und also wieder Kraftempfänger zu werden, wie es seine uranfängliche Bestimmung war. Amen.